Kundgabe 5633. Empfangen durch Bertha Dodder am 23.03.1953. Liebe erkennt Jesus Christus an. Lieblosigkeit lehnt ihn ab. Ich bin als Erlöser der Menschheit leicht erkenntlich denen, die ein Liebeleben führen, wohingegen die lieblosen Menschen mich stets ablehnen und bekämpfen werden, weil sie nicht begreifen, was es mit dem Erlösungswerk auf sich hat, weil sie auch nicht begreifen den Werdegang des Menschen, die Aufwärtsentwicklung von einer Unvollkommenheitsstufe an zur Vollendung. Denn mein Kreuzestod hängt eng damit zusammen. Er war nicht nur ein Akt menschlicher Verirrung derer, die mich ans Kreuz schlugen, sondern es war ein Befreiungsakt von unfassbarer Bedeutung, der eben nur begriffen werden kann von Menschen, in denen sich mein Geist äußern kann. Das Liebeleben eines Menschen gibt erst dem Geist in sich die Möglichkeit, sich zu äußern. Also das Denken recht zu leiten, dass sich nun licht und klar ein Problem vor ihm enthüllt, das der Mensch ohne Liebe niemals wird lösen können. Darum ist die Ablehnung Jesu Christi, die Glaubenslosigkeit, der letzte Kampf gegen die Gläubigen auch verständlich, weil die Liebe nicht mehr unter den Menschen ist und darum auch ich selbst in Jesus Christus nicht mehr erkannt werde und das Erlösungswerk des Menschen Jesus völlig bedeutungslos für diese Menschen geworden ist. Nur die Liebe kann und wird mich erkennen. Und doch müssen die lieblosen Menschen auch hingewiesen werden auf Jesus Christus. Seine Liebelehre muss ihnen verkündet werden. Sie dürfen noch nicht völlig aufgegeben werden, weil auch ihre Herzen liebefähig sind und eben die Liebewilligkeit in ihnen angeregt werden soll. Und auch das verstandesmäßige Nahebringen des Problems der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus und seines Kreuzestodes kann Erfolg bringen und soll deshalb nicht außer Acht gelassen werden, auf das der Mensch nicht sagen kann, völlig unbelehrt darüber geblieben zu sein. Denn ein jeder Mensch kommt in die Lage, wo laut an seine Herzenstür gepocht wird, wo ich selbst mich melde und Einlass begehre. Und es kann doch der eine oder der andere die Tür öffnen, in Erinnerung an die Lehren, die ihm vermittelt wurden. Volles Verständnis ist bei lieblosen Menschen nicht zu erwarten. Doch ein jeder Mensch lässt einmal Licht ausstrahlen auf die Umgebung und kann in solchen weicheren Herzensregungen innen Zugeständnisse machen, die ihn einen kleinen Schritt vorwärts bringen können, weshalb kein Mensch aufgegeben werden soll, solange er noch auf dieser Erde lebt. Und wiederum sollet ihr nicht die Perlen vor die Säue werfen. Ihr sollet nicht mein Wort, das den Erlöser Jesus Christus bezeugt, denen darbieten, die offensichtlich des Satans Diener sind. Dann ziehet euch zurück, denn offene Lieblosigkeit verhindert jegliches Verständnis, weil auch der Wille offen wider mich gerichtet ist. Ihnen solltet ihr den Rücken zukehren, denn jedes weitere Wort wäre zwecklos und gibt ihnen nur Angriffsmöglichkeiten gegen mich und euch. Doch die schwachen Willens sind, die solltet ihr belehren. Und so ihr ihnen in Liebe das Evangelium verkündet, kann es auch in ihnen die Liebe entzünden. Und sie können sich angesprochen fühlen und auf eure Worte horchen. Darum wird es auch in der Endzeit, in der Zeit des letzten Glaubenskampfes, nicht schwer sein für meine Gegner, den Glauben an Jesus Christus auszurotten, weil, wo die Liebe fehlt, auch kein Glaube an ihn vorhanden ist, was aber nur das Ende beschleunigen muss, den Tag, da die Scheidung der Geister stattfindet. Und dann wird der göttliche Erlöser Jesus Christus siegen über den, der wider ihn ist. Dann wird die Wahrheit siegen. Das Licht über die Finsternis, die Liebe über den Hass. Und es werden selig sein, die durch die Liebe mich erkannten, die im Glauben standen an Jesus Christus und durch ihn zum ewigen Leben gelangten. Amen.